11. Trainingsanzug. Ufato de treino. Blumenstrauß. O ramo de flores. Regenschirm. O guarda-chuva. Schachtel. A caixa. Plüschtier. O boneco de peluche. CD. O CD. Whisky. O whisky. Das kann ich gut gebrauchen. Estava mesmo a precisar. Schenken. Oferecer. Entweder oder. Ou. Rate mal. Adivinha. Raten. Adivinhar. Weder noch. Nem. Praktisch. Prático. Es lohnt sich. Vale a pena.